Das Krähennest. Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. So, wir machen das jetzt aber mit dem Anfang. Ja. Mein Name ist Tobias Stefan, auch bekannt als Extra-Tobi. Den Satz sage ich ja immer wieder. Mein erster Podcast seit einigen Wochen. Und heute haben wir mal die Situation, dass sich das Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen, Daniel Düngel, sich auf dem Weg zu einer Basisgurke begeben hat. So sitzen wir jetzt hier, nicht im Landtag, aber wir haben auch schöne Lamellen. Die Lamellen sind fast die gleichen. Die gehen hier nur nicht automatisch. Du solltest es doch verschweigen. Okay, hallo Daniel. Hallo Tobias. Ja, und du hast was mitgebracht. Ich habe was spontan mitgebracht. Eigentlich wollte ich das gerade schon, bevor wir anfangen, machen. Habe ich aber nicht. Ich habe unseren Piraten-Wirken-Flyer, aber du kennst den ja bestimmt schon, oder? Nein, natürlich nicht. Aber jetzt wirst du mir alles neu erzählen, was da drin steht. Ja, aber dann sind wir ganz schnell fertig. In dem Piraten-Wirken-Flyer steht so drin, was wir so das vergangene Jahr gemacht haben. Du kannst das ja vielleicht einfach als PDF-Datei so wie du das gerade präsentierst, könnte man fast meinen, du bekommst Tantiem, wenn die Flyer verkauft werden. Aber du machst es gut. Ja. Also da steht alles drin, was wir gemacht haben, und insofern stellst du das einfach mit an das Audio-File mit dran und dann sind wir fertig. Das heißt, genau, wir haben einfach eine Zusammenfassung. Ja, wir sprechen ja heute nicht über das, was die Piraten im NRW-Landtag gemacht haben. Nein, sondern ich. Genau. Ja, das ist ja genau, das ist das Ziel des Podcasts heute. Es ist ja irgendwie mal passiert vor einem Jahr im Mai. Ja, ich erinnere mich. Ja, da war was mit der Landtagswahl und irgendwie ist es ja passiert, dass Piraten in den Landtag eingezogen sind. Jetzt hockst du seit einem Jahr rum und wir treffen uns heute, um darüber zu sprechen. Was hast du in dem Jahr gemacht? So jetzt kontrollmäßig. Ja, wir müssen da schon ein paar Haken machen. So ein Jahresbericht muss ich jetzt abgeben. Ja, du musst jetzt einen Jahresbericht abgeben und so check, ob das denn auch tatsächlich so war. Wir verzichten heute auf das Stundenprotokoll. Das ist okay. Kann nachgereicht werden. Okay. Aber das ist nicht unbedingt erforderlich heute. Habe ich ja fertig. Nein, mit einem kleinen Ernsthaftigkeit wollen wir tatsächlich über die Dinge sprechen, die du so in diesem Jahr gemacht hast. Und ich würde das gerne chronologisch rückwärts machen. So krass. Ja. Eigentlich nur, weil ich das so aufgeschrieben habe. Vielleicht. Okay. Für mich ist das egal, ich habe ja nichts aufgeschrieben. Du hast nichts aufgeschrieben, ne? Ja, das ist aber gar nicht so schwierig, weil ich habe ja auch noch im Notfall mir deinen Blog aufgerufen. Echt? Da stehen ja so Sachen, die du gemacht hast. Fangen wir einfach mal eben kurz an. Du hast das so gemacht, wie das sich für Politiker gehört. Privates Engagement, BDJK, da stehst du an der Hütte. BDKJ heißt BDKJ. Das, oh, BDKJ. Ja. Was ist denn BDKJ? BDKJ ist der Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Oh. Jetzt muss man eine kleine, wahrscheinlich Gedenkminute einlegen für die meisten. Ja, vermutlich wird es die meisten schocken, ne? Dass irgendwie so ein Pirat was mit dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend zu tun hat. Ich bin übrigens evangelisch. Ja gut, aber du bist in deiner Freizeit, hast du etwas unterstützt. Ja. Das kommt für Politiker immer gut, wenn sie das tun. Das ist korrekt. Mein Imageberater, ich sag den Namen jetzt nicht. Gut, okay. Hat Christopher Lauer noch einen Nebenjob? Korrekt. Okay. Ja, korrekt. Nein, es gibt alle paar Jahre eine große Aktion vom BDKJ. Der BDKJ ist halt ein riesen Jugendverband, der im Großen und Ganzen viele katholische Jugendorganisationen unter sich hat. Das macht aber an erster Stelle erstmal nichts. Da sind zum Beispiel auch Pfadfinder und so weiter drunter. Mhm. Und eigentlich bezeichnen sich zum Beispiel Pfadfinder gar nicht so richtig als katholische Bewegung oder so. Also wenn sie jetzt so einen klassischen Pfadfinder sagen würdest, du bist jetzt hier an vorderster Front sozusagen für die katholische Kirche unterwegs, dann finden die es wahrscheinlich erstmal irgendwie strange. Also insofern, das vermischt sich da sehr, sehr, und der BDKJ macht halt eben ganz viel mit und für Jugendliche. Und alle paar Jahre gibt es eine tolle Aktion, das ist die 72-Stunden-Aktion. Zuletzt gab es die, ich glaube, 2009. Ja. Und die gab es jetzt am vergangenen Wochenende wieder. Und im Endeffekt ist es da so, da machen ganz viele Jugendliche über das gesamte Land verteilt, nicht nur Nordrhein-Westfalen, sondern ganz bunt, machen dann kleinen Aktionen mit und tun gute Dinge. Und du hast es unterstützt. Ich habe das natürlich unterstützt. Ich versuche das jetzt abzukürzen. Genau. Es gibt einen Hintergrund, warum das ganz viele Landtagsabgeordnete unterstützt haben. Mhm. Der BDKJ hat mit dem Landtag gewettet. Der BDKJ hat gewettet, dass wir es nicht schaffen, mit mindestens 72 Abgeordneten irgendwelche Aktionen zu unterstützen. Mhm. Das haben wir geschafft. Am Ende haben 80 daran teilgenommen. Ich finde, es hätten sogar noch ein paar mehr sein können, aber ich war auf jeden Fall einer derjenigen. Von 265? Von 237 Abgeordneten. Ja. Ich war eben einer derjenigen, ich war in Oberhausen unterwegs, in die Jugend der Herz-Jesu-Gemeinde dort hat an Kindergarten ein bisschen aufgemöbelt. Ich habe also mit so einem Schleifgerät da gestanden und an einem Haus mitgewerkelt, an einem Holzhaus natürlich. Körperlich gearbeitet. Ich habe körperlich gearbeitet. Ich kriege da Muskelkater von so spontan Aktionen. Ja, aber ich habe das trotzdem getan. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich war 72 Stunden da nonstop in Action. Ich war Freitagnachmittag halt da. Das war mir jetzt gerade aufgefallen, ja. Weil das so bei deinem Blog ganz oben stand. Das war halt das Letzte, was ich jetzt gemacht habe. Ihr macht ja im Landtag so Sachen mit diesen Politik-Dings, ne? Und da ist ja deiner, ja, da ist... Ich war irritiert jetzt. Entschuldigung, ja, das wollte ich nicht. Dann erwähne doch mal eben kurz für den geneigten Hörer, was deine Aufgabe im Landtag ist. Ich bin Familien- und Jugendpolitischer Sprecher der Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen. Nicht an, nicht in die Kamera. Ich wollte das für die Kamera machen, das fand ich gerade so cool. Entschuldigung, jetzt sag's nochmal, jetzt habe ich auch noch unterbrochen. Also ich war ich bin Familien- und Jugendpolitischer Sprecher der Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen. Ja. Ich schmücke das ein bisschen aus, das dauert jetzt ungefähr 17 Minuten. Ich besetze zwei Ausschüsse des Landtags, und zwar den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend. Deswegen bin ich da halt eben Familien- und Jugendpolitischer Sprecher. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht kinderpolitischer Sprecher bin. Mhm. Den haben wir gar nicht. Aber ist egal. Wer interessiert sich für Kinder, ne? Ja, das fällt ja unter Familie. Ich interessiere mich da schon für. Deswegen frage ich gerade, ja. Okay. Und im Sportausschuss sitze ich noch. Mhm. Aber da bin ich nicht Sprecher. Das macht der Lukas. Okay. Müsstest du mal einen Termin mit dem Lukas machen? Ja, Lukas, wenn du das hörst, du kannst mich gerne anrufen und besuchen. Ja, ich habe deswegen jetzt gerade gefragt, weil familienpolitisch ja einiges passiert in letzter Zeit. Ja. Die SPD hat eine Piratenforderung erfüllt. Ja. Da darfst du das Wort ergreifen. Ja, da habe ich sogar den Gastbeitrag vom Kollegen Masch. Ja, ich habe ihn gesehen, ja. Mit den 4H, mit den 4M. Gestern auf meinen Blog gepackt. Die SPD möchte jetzt auch gerne, dass die Kita-Unterbringung kostenlos ist. Das haben wir jetzt schon seit einiger Zeit. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon in unserem Programm drin steht, aber auf jeden Fall relativ lange ist das für uns eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und wir haben auch im Landtag die schon... Die SPD ganz hat doch mal sowas mit dem Regieren gemacht. Da hätten die das ja schon mal machen können. Das eigentlich, ist, ne? Das ist in der Tat so. Aber da gab es uns mit der Forderung nicht. Da konnten vermutlich hat irgendwas dagegen gesprochen. Technische Gründe oder irgendwie sowas. Haben wir Copyright auf diese Forderung? Nee, die dürfen sowas einfach übernehmen. Das ist ja das Coole an unserem Programm. Dinge, die anderen Parteien gut finden, dürfen die einfach so übernehmen und dürfen die mit in ihr Programm schreiben. Im Optimalfall sogar auch umsetzen. Ja, insofern ist es eine tolle Sache, dass das funktioniert hat. Also das wird natürlich für den Wahlkampf auch eine Rolle spielen. Da dürfen wir vielleicht dann auch ein bisschen daran erinnern, dass wir uns ja so politischen Dingen Gedanken machen, was ja dann viele gar nicht vermuten mögen, weil wir sind ja das sinkende Schiff gerade. Ach, das wir, ja, ja, wir sind ja schon gestorben, noch Töter am tötesten. Richtig. Genau. Deswegen will ich dir jetzt mal eben kurz das Wort geben, so der Sprung zurück. Jetzt Familienpolitik, das, was so in den letzten Wochen passiert ist, als Meilenstein, was würdest du als nächstes nennen? Ja, ganz aktuell vielleicht letzte Woche hatten wir Ausschusssitzungen. Wir haben vor einigen Monaten einen eigenen Antrag eingebracht. Da ging es um U3-Betreuung, einen U3-Fonds, der eingerichtet werden sollte. Uns ging es in dem Antrag um drei Dinge. Einmal, dass Eltern, die jetzt zum 1.8., ich weiß gar nicht, ob unsere Zuhörer das so wissen und zu sehr. Deswegen machen wir das, ja. Ab dem 1.8. haben Kinder unter 3 Jahren einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz. Und das ist eigentlich so das absolute Top-Thema schon das ganze letzte Jahr über. Die Frage ist immer, kann die Landesregierung diesen Rechtsanspruch tatsächlich verwirklichen oder nicht verwirklichen? Kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Ich will ganz kurz auf den... Wir sitzen ja hier eigentlich Antrag. Gerade räumlich direkt neben so einem U3-Kindergarten. Das hast du mir vorhin gesagt, das finde ich toll. Das heißt, ich kann das heute sogar damit verbinden, dass ich mir so einen U3-Platz von außen angeguckt habe. Ja, in der Tat. Ja. Also wenn ich jetzt den Vorhang zur Seite ziehen würde, dann würde man einen solchen U3-Platz ja auch tatsächlich deswegen hier entstanden ist, ja? Und genau. Vermutlich sogar mit Landesmitteln gefördert, denn das Land hat tatsächlich viel Geld auch... Ich will ja keine privaten Daten verletzen, aber das Land, könnte es passiert sein, ja. Das Land hat da tatsächlich viel Geld in die Hand genommen und hat da auch viel für getan. Das ist auch alles relativ unstrittig. Das ist auch kein in der Tat auch das ist in diesem Fall so, ja. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Ich glaube, es stand auch in der Zeitung. Wobei es nett wäre, wenn es auch ohne Zuschüsse gemacht wird. Das soll passieren. Ist in diesem Fall, die meisten nehmen dann schon die Zuschüsse in Anspruch, wenn es welche gibt. Ich finde das okay. Okay. Egal, also das ist das Thema schlechthin eigentlich, was Familienpolitik angeht, ist eben diese U3-Betreuung. Jetzt sind wir abgekommen von dem Antrag, den wir gestellt haben, mhm. U3-Betreuung. In dem Antrag waren so drei zentrale Forderungen drin. Da ging es einmal darum, dass Eltern geholfen wird, die eben keinen Kindergartenplatz kriegen. Es gibt nicht für alle Kinder einen Kindergartenplatz. Wie sieht das denn aus? Wir haben in Nordrhein-Westfalen halt, ich glaube, 144.000 Plätze im Angebot. Aber es ist seinerzeit eine Quote ermittelt worden, die den vermutlichen Bedarf letzten Endes angibt. So, und dieser vermutliche Bedarf sind diese 144.000 Plätze. Mhm. Jetzt kann es natürlich sein, dass viel mehr Kinder einen Betreuungsplatz brauchen. Sowas dann und sowas, ja. Genau, dann gibt es für die halt eben keinen Betreuungsplatz. Oder die wollen vielleicht hier im wunderschönen Hamminkeln. Wenn mir das jetzt passieren sollte, ja. Genau, was mache ich genau, da? Genau, das ist das Problem. Also erstmal stehst du im Moment eigentlich relativ alleine da. Und das ist eben einer dieser Kernforderungen in unserem Antrag gewesen. Wir wollen nicht, dass du alleine da stehst, sondern wir wollen, dass du dich irgendwo hinwenden kannst. Dass es eine Art Schlichtungsstelle, wie auch immer, gibt oder zumindest irgendwo einen Ansprechpartner gibt, der dir mögliche weitere Schritte aufzeigen kann, was du irgendwie tun kannst. Das haben wir jetzt realisiert. Also dieser Punkt unseres Antrags ist realisiert worden. Es gibt seit einiger Zeit eine Taskforce in der Landesregierung im Ministerium angesiedelt. Die haben sich bislang eigentlich hauptsächlich darum gekümmert, wenn zum Beispiel hier ein Kindergarten oder eine Betreuungsplatz gebaut wird, wenn es da irgendwelche Schwierigkeiten, Fragen gibt. Dann konnten die sich bislang an die Taskforce wenden. Ja? Diese Taskforce übernimmt jetzt genau diesen Part noch mit, dass du als betroffenes Elternteil einfach da auch anrufen kannst und nachfragen kannst, hey, was kann ich jetzt tun? Ich habe keinen Betreuungsplatz bekommen. Welche Schritte kann ich gehen? Wo gibt es vielleicht in der Nähe noch einen Kindergarten? Ja, gibt es vielleicht in der Nachbargemeinde oder sonstiges irgendwas? Oder da setzen sich die, oder ja. Oder was dann halt auch passieren kann, ich habe eben gesagt, das ist ein Rechtsanspruch. Du kannst natürlich auch klagen. Du kannst eben deine Gemeinde verklagen, dass sie dir keinen Kindergartenplatz zur Verfügung stellen. Und das wird sicherlich zum 1.8. der ein oder andere dann auch tun. Ich kann natürlich klagen. Ja. Ist vielleicht nicht unbedingt das, was ich möchte. Nee. Aber wäre sicherlich ein Weg. Piraten wirken als Stichwort. Jetzt hatten wir irgendwann auch mal einen Bundesparteitag. Da ist auch familienpolitisch ein bisschen was beschlossen worden. Inwieweit hat das Einfluss auf deine Arbeit im Landtag und was würdest du da so als Highlight benennen? Ist jetzt auch eine Abfragestunde, ob du das auch wirklich alles genau parat hast. Ja, Mist, darauf bin ich jetzt überhaupt gar nicht vorbereitet, auf Familienpolitik. Mhm. Nee, natürlich. Ich habe ihm vorher keinen Fragenzettel gegeben. Nee, genau, das macht er nicht. Doch, aber der war falsch. Also, es natürlich beeinflusst das die Arbeit von jedem von uns im Landtag. Speziell jetzt für mich. Ich habe halt eben im familienpolitischen Bereich eigentlich das Problem, dass wir Piraten jetzt nicht so wahnsinnig breit da aufgestellt sind. Also dass ich jetzt eigentlich nur ins Wahlprogramm gucken muss und kann nachgucken, alles klar, zu dem Thema haben wir die und die Meinung. Und ich kann die jetzt sagen uns doch an der Stelle mal eben so eben, was macht denn das Bundesprogramm aus? Es ist ja Bundespolitik und wir sprechen aber hier über Landespolitik. Ganz wichtig ist eben der Bereich, ich sag mal, Geschlechterpolitik, Familienpolitik, ja, dass wir jetzt einfach auch sagen, wir wollen eben nicht diesen Begriff der klassischen Ehe weiter haben, sondern wir sagen einfach, hey, wenn irgendwo eine Partnerschaft sich ergibt, dann ist das, was wir fördern wollen. Beziehungsweise wir wollen dort fördern, wo Kinder leben oder wo Betreuungspflichtige, nee, was steht denn da? Betreuungswürdige? Auch nicht. Du musst, da steht irgendein Begriff mit Betreuung. Das fällt mir jetzt nicht ein. Das ist sogar schön, dass ich jetzt nicht parat habe. Okay. Ja. Auf jeden Fall dort, wo Menschen leben, die betreut werden müssen, da soll letzten Endes auch zum Beispiel Steuer und Steuerpolitik, Finanzpolitik auch eine gewisse Wirkung entfalten, dass die halt eben davon profitieren. Wenn wir jetzt die 51% am 22. September erreichen, wird das wohl, werden das wirklich gravierende Änderungen. Wir würden ja auch das Betreuungsgeld abschaffen, ne? Würden wir das? Ja, stimmt. Ich habe das zumindest, wir haben ganz zu Beginn unserer Legislaturperiode haben wir auch über das Betreuungsgeld im Landtag gesprochen. Mhm. Und ich weiß, dass ich das doof finde. Ich auch. Und das da auch gesagt habe. Weil das ist Quatsch. Ja, besser, das wäre ja auch noch ein Lösungsansatz, wenn der U3-Kindergarten dann nicht möglich ist, weil ich nur mal durchs Raster falle, ja. Dann könnte ich ja Geld dafür kriegen. Das wäre ja eine riesige Lösung. Ja, das ist total toll, weil damit ist das Betreuungsproblem fürs Kind wirklich richtig gelöst. Mama, lassen wir gerade persönliche Meinungen einfließen? Nein. Okay. Nein. Gut. Okay. So, wenn du dann so ein bisschen noch zurückschaust, noch mal so einen Schritt und vielleicht magst du auch mal über das Jahr so ein paar Highlights benennen, denn immer noch Stichwort Piraten wirken. Wo wirken wir? Und wenn du jetzt sagst, so aus Sicht der Fraktion, natürlich deines persönlichen Arbeitsbereiches, ja, natürlich. So wird's, natürlich. Ganz zum Schluss würde ich auch gerne noch ein bisschen über Fraktionen und Veränderungen sprechen. Das möchte ich nach hinten schieben. Erstmal möchte ich also wissen, dass so dein Highlight oder auch vielleicht zwei, drei Highlights aus den letzten 12, 13 Monaten. Ja, ganz persönliches Highlight, da kommen wir allerdings komplett aus der Fachpolitik raus, ist natürlich meine Wahl seinerzeit zum Landtagsvizepräsidenten gewesen. Bei Piraten ist es nicht üblich, sonst hätte ich jetzt salutiert. Da brauchst du, glaube ich, auch gar nicht. Ich glaube, beim Landtagspräsidenten oder Landtagsvizepräsidenten macht man das nicht zwangsläufig. Nein. Das ist okay, ich kann das akzeptieren. Gut, okay. Wir reden übrigens, ich glaube, Mittwoch auch über die Bundeswehr. Da gibt es Leute von anderen Parteien, die finden Bundeswehr gut und wichtig. Ja. Aber das ist ja nicht also mein Fachbereich. Du bist Landtagsvizepräsident. Also ich habe dich auf solchen YouTube-Videos auch gesehen, wo du da oben dich hinsetzt und Dinge sagst. Das kann ich. Hm? Ich hab tatsächlich die Macht, während so einer Plenarsitzung einfach ins Mikrofon zu reden und zum Beispiel Tobias Stefan zu grüßen. Mhm. Das finden allerdings die restlichen Kollegen aus dem Präsidium doof, wenn man das macht. Deshalb hast du das nicht getan. Deswegen habe ich das bislang nicht getan. Ich weiß nicht alles gesehen. Ich bitte das einfach zu entschuldigen. Also ich habe es tatsächlich bislang nicht gemacht. Tut mir leid. Mhm. Vielleicht werden wir das irgendwann noch nachholen. Also du hattest gefragt, was so die wichtigsten Erlebnisse. Du weißt, ich habe jetzt noch was gut bei dir, ne? Ja. Jetzt weiß ich, was ich möchte. Du möchtest gegrüßt werden. Mach weiter, ja. Ja. Also ich versuche sowas einzubauen. Ja, ich habe auch letztens zumindest mal die Uhrzeit 13.37 Uhr ansagen können. Das macht man ja als Pirat, oder? Ja, das stimmt, so. Ja. Eigentlich ist es immer blöd, ich bin immer erst ab 14 Uhr da oben. Aber da habe ich mit dem Kollegen Papke getauscht seinerzeit. Dann war ich mal um 13 Uhr oben. Also insofern konnte ich dann auch mal 13.37 Uhr ins Mikrofon sagen. Ja, das ist ja schön. Manche sind irritiert, Piraten fanden es witzig. Das heißt, ja, darauf kommt es am Ende an. Ja, also, weil... Genau, wir sitzen nämlich da oben gar nicht, um die Zeit anzusagen. Was wir so ein bisschen vermitteln wollen, so dieses Politik-Dings, das macht ja durchaus auch Spaß. Ja. Und wie war das denn eigentlich, als du vor einem Jahr dann da reingezogen bist? Es war ja unglaublich viel Neues da und du bist ja von einem normalen... Du arbeitest ja auch sonst. Vorher hast du ja auch was getan. Ich habe vorher auch gearbeitet, ja. Willst du wissen was? Ja, ich bin, weiß es ja, aber ich frage trotzdem. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich war, aber ich bin eigentlich immer noch Versicherungskaufmann. Das wird man ja nicht los. Ja, Ich bin Versicherungskaufmann. Ich habe 17 Jahre lang bei einem großen Erstversicherer in Deutschland gearbeitet, dessen Namen natürlich ich jetzt hier nicht sage. Mhm. Aber ihr könnt das nachlesen, sagen, wenn ihr die Internetadresse www.dbk.de eingibt, dann findet ihr den entsprechenden Anbieter. Ja. Das schneidet einfach raus. Also da habe ich 17 Jahre lang gearbeitet und insofern war es schon eine mega Umstellung. Also ich habe zwar viele Jobs schon bei der DBK gemacht vorher, aber Landtagsabgeordneter zu sein, ist schon was ganz, ganz anderes. Es ist natürlich, es ist ja eine große Verantwortung, die man übernimmt. Man ist einer von 237 Köpfen, die, ich habe sonst mal gesagt, fast 18 Millionen, aber das ist ja nicht mehr richtig, ne? 17,5 Millionen Nordrhein-Westfalen vertreten. Und das ist schon eine coole Aufgabe. Gut, wenn du das schon durch die 237 teilst, das hätte ich schon wieder fast die falsche Zahl gesagt, dann wärst du ja bei der Anzahl der Nordrhein-Westfalen, für die du persönlich verantwortlich bist. Ne? Richtig, genau. Wenn ich jetzt einen Taschenrechner hätte, könnte ich dir genau sagen, wie viel das sind. Ich will das gerade nicht im Kopf rechnen. Wir könnten das jetzt ausrechnen und das Rechnen rausschneiden. Ja. Ach Quatsch, lassen wir jetzt okay. Nein, jetzt aber wieder zu diesem Politikgeschäft. Du hast jetzt, du bist dann irgendwann Landtagsabgeordneter geworden und hast jetzt so ein Jahr Rückblick. Die ganze Umstellung und das habt ihr jetzt ja so alles hinter euch. Ist das tatsächlich so, dass du rückblickend sagen kannst, ich konnte tatsächlich Einfluss nehmen? Ich habe dann eine Chance gehabt, ein bisschen was oder zumindest ein Quäntchen was in dem Bereich zu verändern, in dem du jetzt zuständig bist? Man darf sich das eben nicht so vorstellen, dass man jetzt da in den Landtag reinkommt und ab sofort das gesamte Wahlprogramm oder Parteiprogramm der Piraten da umgesetzt wird. Wir haben immer noch kein BGE, ne? Wir haben immer noch kein BGE. Mhm. Das passiert halt leider Gottes nicht so. Das passiert jetzt erst so nach und nach. Also wenn die SPD zum Beispiel jetzt wieder bei uns kopiert, vielleicht kopiert auch bald mal jemand das BGE, die CDU zum Beispiel, dass sie einfach sagen, wir möchten jetzt ein BGE machen. Also so richtig politisch in dem Sinne, dass du sagst, hey, ich reiche jetzt hier einen Antrag ein und ich weiß genau, in 2-3 Wochen wird er beraten im Plenum und kurz danach irgendwie auch verabschiedet. Das passiert halt wahnsinnig selten, leider Gottes. Also die anderen Parteien arbeiten da anders. Die arbeiten, jetzt muss ich gucken, die sind sonst immer sauer, dann, wenn man sowas sagt, aber die arbeiten nicht so sachorientiert wie wir. Mhm. Da ist es einfach so, da ist die falsche Farbe oder der andere ist auf dem falschen Papier ausgedruckt, dann lehnt man den halt eben ab. Dann kriegt man jedes Mal so Sachen gehört, der ist zu technisch formuliert, der ist zu umfangreich, zu knapp, zu kurz, zu lang, manchmal auch alles zusammen. Man sucht einen Grund, ja. Ja, man findet einen Grund. Man sucht keinen Grund, man findet einen Grund, irgendwas passt nicht, ne? Satzzeichen an der falschen Stelle, fertig, zack, Piraten weg. Also das passiert halt so nicht. Was du aber leistest und was man auch tatsächlich im Politikgeschäft im Landtag selber halt merkt, nach und nach verändert sich eine Debatten- und Diskussionskultur. Ja, wir haben ganz oft zum Beispiel im Familienausschuss so immer die Diskussion dann, Schwarz-Gelb hat von 2005 bis 2010 ganz viele schlimme Dinge gemacht, sagt halt immer Rot-Grün. Mhm. Ne, Schwarz-Gelb sagt dann aber, hey, Rot-Grün, ihr habt aber vorher das und das gemacht und das hat uns dazu veranlasst, wir mussten das so machen und nur das ist richtig. Und seit 2010, seit ihr wieder dran seid, ist wieder alles scheiße. So diese Diskussion findet da immer statt und du sitzt dann da in der Mitte und denkst die ganze Zeit, hey, wow, ne? Was machen die hier? Das ist ein richtig geiler Film, den du dir angucken kannst. Beim ersten Mal sagst du das, beim zweiten Mal auch und beim dritten Mal ist das halt jedes Mal nur so wiederholender Scheiß. Ja? Mhm. Täglich grüßt das Murmeltier. Das verändert sich nach und nach. So die anderen sehen mittlerweile, dass das irgendwie blöd ist. Ne? Jedes Mal zu sagen, Schwarz-Gelb ist doof und Rot-Grün ist doof. Danke. Schwarz-Gelb ist gut, Rot-Grün ist doof oder umgekehrt. Die merken, dass das nervt. Wir sagen das. Also ich sitze ja mit dem Olaf Wegner zusammen im Ausschuss. Wir sagen das an jeder Stelle, wo das irgendwie nur geht. Das ist wahrscheinlich auch die nervende Wiederholung für die anderen. Mhm. Ja, aber das ist. Aber die sind es ja schon gewohnt. Relativ. Die sind Wiederholungen gewohnt. Mhm. Also ich glaube, da ändert man schon ein bisschen was. Man ändert generell, aber damit kommen wir ganz oft in den Bereich der Fraktionsarbeit insgesamt. Ich glaube, Transparenz und so weiter bringen wir nach und nach halt eben da rein. Wir leben es selber vor. Wir leben es selber vor in unseren Arbeitskreissitzungen, in den Fraktionssitzungen, dass sie halt eben gestreamt werden und so weiter und so fort. Wir unterhalten uns mit merkwürdigen Menschen, die Podcasts oder Vodcasts machen und so weiter. Das wusste ich noch gar nicht, aber ja. Ja, machen wir. Da gibt es nette Typen in der Partei. Von den netten Typen habe ich gehört, aber ja, gut, weiter. Okay. Sowas machen wir, das machen die anderen ja nicht so richtig. Und ich hoffe, dass die so nach und nach einfach auch Dinge davon halt mit übernehmen. Ob jetzt alle demnächst ihre Fraktionssitzungen streamen werden, weiß ich nicht. Aber die anderen Fraktionen merken, dass es sinnvoll ist, darüber zu reden, was so eine Fraktion so tut. Sicherlich ist es doch so, dass viele Dinge die Piraten immer machen wollten. Und dann kommen wir zu dem Anspruch und der Wirklichkeit, was hat funktioniert und was ist vielleicht doch nicht so ganz so möglich. Ist es vielleicht auch so, dass diese, nehmen wir Transparenz, ist ja so ein Kernthema der Piraten, wo wir eine Veränderung vielleicht reinbringen können, weil Parteien sehen, dass das vielleicht oft gar nicht so wehtut, wie sie immer denken. Und da sagst du, da hat es durchaus eine Veränderung gegeben und da ist man jetzt offener. Und warum war das in der Vergangenheit nicht möglich bei den Altparteien? Weil man einfach gewohnt war, dass es ja einfach alles nicht möglich ist. Also du hörst ja ganz oft im Landtag dann auch, ne? Das haben wir noch nie so gemacht, das haben wir immer schon so gemacht, ja. Insofern glaube ich, dass wir da einfach schon mal da ein Stück frischen Wind in die ganze Nummer gebracht haben. Dass viel über Transparenz und solche Dinge halt eben nachgedacht wird. Im Koalitionsvertrag steht, glaube ich, knapp 50 Mal das Wort Transparenz drin. 2 Jahre zuvor, das ist ja ein überschaubarer Zeitraum, ist glaube ich noch 10 Mal oder 12 Mal. Aber ich habe es leider vergessen. Also so die Proportion ist ja auf jeden Fall tatsächlich so. Ist halt um Vielfaches mehr. Die Landesregierung versucht und tut ja da auch Dinge, ja, um eben so ein bisschen Open Government und diese Dinge halt eben aufzugreifen. Ich glaube, dass sie das nicht nur deswegen tun, um uns Piraten irgendwie zu ärgern und zu sagen, wir nehmen euch jetzt das Thema weg, sondern dass sie tatsächlich auch merken, dass sowas durchaus tatsächlich auch Sinn macht. Glaube ich. Ja, da steckt ja so ein Gedanke dahinter. Wenn man beteiligt und sage ich jetzt auch einfach mal, das klappt ja dann auch in der Fraktion nicht immer wirklich, ja, muss man einfach erwähnen. Aber wenn man beteiligt, dann gibt es natürlich auch viele Fußballtrainer, ja, die alle wissen, wie es besser und richtiger geht. Das ist ja der Nachteil dieses Transparenzdingens. Ich weiß ja auch alles besser, ist ja auch klar. Ja, klar, ich ja auch. Eben. Vorteil dieser ganzen Fußballtrainer, die dann alle mitreden und sich einbringen, ist aber doch durchaus, dass jemand mit einer Anmerkung kommt, wo dann vielleicht gesagt so, hey, hat tatsächlich noch keiner dran gedacht. Ja, natürlich. Also genau das ist das ja. Also wenn ich jetzt da 20, 30, 40, 50 Meldungen zu irgendetwas kriege, ein bisschen Feedback kriege, dann mögen jetzt vielleicht 20 oder 30 so eher in Richtung Bundestrainer sein. Ja, also dass man so sagt, okay, gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Aber sind ja immer Sachen dabei, die einem vielleicht nochmal so einen neuen Impuls geben, ne? Dass man über eine Sache vielleicht mal ein bisschen anders nachdenkt. Also ich nehme das relativ ernst, wenn, das sage ich jetzt nicht nur für die Kamera, wenn gerade aus unserer Basis... Schneid das raus, genau, das glaubt ja keiner. Also wenn aus unserer Basis halt eben Anregungen kommen, dann mache ich mir halt schon ernsthaft Gedanken dazu und ich versuche dann schon... zumindest dann zu erklären, wenn ich zu einem anderen Schluss gekommen bin, warum ich eben zu einer anderen Entscheidung dann vielleicht gekommen bin oder zu einem anderen... Das heißt also, ihr im Landtag macht so Sachen wie tatsächlich auch eine Meinung durchaus ändern. Ja, sowas machen wir. Das machen die anderen übrigens nicht. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Weiß ich, tatsächlich ich konsequent? Also das, ja, ich, also 100% ist jetzt vielleicht ein bisschen eng, aber so 99,5% ist gehen, weil man das nicht macht. Gehen die anderen Fraktionen mit einer vorgefertigten Meinung in eine Debatte. Dann gibt es diese Showveranstaltung Plenarsaal, wo halt jeder da seine 5 Minuten Redebeitrag hat. Am Ende haben trotzdem alle noch den gleichen, die gleiche Meinung. Das war einer der ersten Lerneffekte, die ich so von außen wahrgenommen habe. Wie sehr ist das eine Showveranstaltung? Das war so ein Thema vor einem Jahr, wo ihr dann... aber erzähl mal selber, was ihr so von einem Jahr festgestellt habt. Das ist... Warte, ich mach mal hier, sonst geht das gleich... Auch glaube ich gar nicht. Aber auch gar nicht, der läuft einfach weiter. Das ist total unprofessionell, wenn man das noch kommentiert jetzt. Ne? Ja, aber richtig. Das macht ja nichts. Also von mir jetzt, ja. Was wolltest du jetzt wissen? Showveranstaltung. Ja, genau. Genau. Ja, Plenum ist schon Showveranstaltung. Also das ist halt bei Showveranstaltungen, die auch keiner sieht. Oder keiner, ja, du kannst dich jetzt aber auch nicht ganz aus dem Fenster lehnen, du leitest ja diese Showveranstaltung. Ja, ich weiß. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, Thomas Gottschalk kriegt noch mehr Geld dafür, aber der ist ja schon eigentlich nicht mehr up to date. Ja, aber wenn man das... Sollen wir jetzt über Thomas reden, oder? Nee, ich dachte, wir können gleich noch über so eine Neiddebatte oder sowas noch mit reinbringen. Na, oh ja, das können wir in der Tat tun. Hatte ich heute gar nicht vor, aber lass uns das hinten anstellen, vielleicht vergessen wir das dann gleich. Ich habe das hier aber redaktionell heute ein bisschen vorbereitet, soll es auch keiner wissen. Ja. Aber ich glaube, wir müssen uns nicht streng an diesen Plan halten. Nein. Okay, ich will das sagen, also Showveranstaltung. Ja, das ist eine Showveranstaltung, insofern die Meinungen stehen halt vorher. Nicht immer von Hast uns. Hast du deine Meinung schon mal geändert während einer Plenarsitzung? Oder wären mehrere vielleicht bei einem Thema? Ja, an sich schon. Da wären wir wieder bei den 99,5% das nicht tun. An sich schon. Genau, sonst wären wir ja bei 100%. Nein, also ich, das mag jetzt total krass klingen, aber ich höre mir tatsächlich an, was die anderen da sagen. Das klingt merkwürdig. Das ist echt krass. Und gerade wenn ich hier, wenn wir wieder hier im familienpolitischen Bereich sind, ich meine, du kennst ja da deine Mitstreiter aus den anderen Fraktionen und du weißt ja eigentlich auch durch Gespräche, die halt mal außerhalb des Plenums stattfinden, dass die auch ganz vernünftig denken können und irgendwie schon ja einen ordentlichen Job da in ihrem Bereich machen. Man muss nicht Piraten unterstellen, Altparteien grundsätzlich eine Denkleistungsfähigkeit. Ja, das kann man wohl so sagen. Nein, und dann hörst du dir schon an, wenn jetzt da jemand, was weiß ich, von der CDU irgendwas Tolles von sich gibt, dann habe ich das oft genug, dass ich einfach sage, hey, das ist eigentlich ein cooler Gedanke, lass uns den mal irgendwo mit aufnehmen. Die Bereitschaft bei den anderen ist halt doch recht eingegrenzt, sowas zu tun. Das also liegt bei dem aber, Wechsel einer Legislaturperiode wahrscheinlich nicht, dann kann man ja seine Meinung ändern, oder? Nee, das liegt ja nicht an den einzelnen handelnden Personen. Nee, nee. Sondern tatsächlich eben an den Parteien und Fraktionen. Und da ist es bei den anderen so, das ist vielleicht auch, ich sage das oft auch in der Fraktion, das müssen wir auch ein Stück akzeptieren, dass bei denen halt eben so Entscheidungswege auch anders laufen. Ja, dass das nicht unbedingt eben gerade so der Fachpolitiker alles so in der Hand hat, sondern da auch so parteitaktische Dinge mit einer Rolle spielen. Also wo dann halt eben die Fraktionsführung oder der Parteivorstand dann halt eben auch irgendwo eine Meinung vorgibt und sagt, wir laufen jetzt daran, ob da jetzt der Abgrund ist oder nicht. Das ist uns eigentlich egal, aber gib Gas. Du hast mir gerade eine Brücke gebaut zu dem Thema Entscheidungen und Prozesse. Ich bin jetzt mal gerade die Basis, ja? Basis. Ja. Und ich erwarte ja von euch, dass ihr im Sinne der Basis entscheidet. Aber wir wollen ja auch keinen Fraktionszwang. Jetzt reden wir über Nichtraucherschutzgesetz. Das könnte man in dem Zusammenhang tun. Schönes Beispiel. Das ist ein schönes Beispiel. Ich wollte dir die Wahl des Beispiels lassen. Ich möchte auf die Frage hinaus, wie handelst du das für dich und wie ist das so in der Fraktion allgemein gesehen? Denn mit dem Fraktionszwang, da hat doch jeder doch ein bisschen eine Vorstellung, wann es Fraktionszwang ist und wann ich dann durchaus sage, auch wenn es nicht ganz meine Meinung ist, kann ich trotzdem dieses Wort geschlossen abstimmen. Also zunächst mal ist ja nichts Schlimmes, wenn du geschlossen abstimmst. Ja? Das ist kein Verbrechen. Ne? Das ist kein Verbrechen, das ist auch okay. Wogegen ich mich halt eben verwehre, ist tatsächlich, dass das irgendwo dann so eine aufgezwungene Meinung halt eben herrscht, die dann tatsächlich einfach so verteidigt werden muss, egal was da irgendwie kommt. Das ist falsch. Wir haben Nichtraucherschutzgesetz, nehmen wir es ganz einfach. Wir haben mit 19 Leuten abgestimmt, 3 davon haben sich enthalten. Bitte sag noch, wie abgestimmt wurde. Also wir haben uns ja gegen das Nichtraucherschutz oder gegen die Änderung am Nichtraucherschutzgesetz entschieden. Also 16 Abgeordnete haben das getan. 3 haben sich in dieser Abstimmung enthalten. Einer, ich weiß gar nicht jetzt wer, war seinerzeit bei der Sitzung nicht da. Wir haben im Vorfeld lange darüber diskutiert. Ich glaube, sagen zu können, dass die 3, die sich nachher enthalten haben, eigentlich tendenziell eher dagegen waren, das Nichtraucherschutzgesetz abzulehnen. Also eigentlich der Meinung waren, das ist gut. Wir haben viel darüber geredet, viel darüber debattiert. Wir haben einen Parteitagsbeschluss, zumindest in Form eines Positionspapiers in Nordrhein-Westfalen, welches sich eben gegen eine Verschärfung des Nichtraucherschutzgesetzes einsetzt. Und in dem Diskussionsprozess ist es zumindest so, dass wir halt ein relativ einheitliches Bild dann auch abgegeben haben. Also jeder konnte halt eben was sagen. Auch diejenigen, die gesagt haben, wir finden das irgendwie gut, wenn das geändert wird, konnten ihre Meinung einbringen. Wir haben viel versucht, über Änderungsanträge da zu machen, dass, also wenn bestimmte Änderungsanträge von uns durchgegangen wären, hätten sicherlich einige sogar zugestimmt zu dem Antrag. Ja, glaube ich einfach mal so behaupten zu können. Und naja, gut, wie gesagt, dann kommt wieder das Problem, dass eben so die anderen Fraktionen da eigentlich nicht so sehr auf Kompromisse eigentlich aus sind. Das wird halt eben durchgezogen. 18 Kollegen und Kolleginnen von der SPD haben sich damals, haben damals dafür gestimmt, obwohl sie eigentlich dagegen waren. Und haben dazu eine schriftliche Erklärung abgegeben, wieso sie es eigentlich doof finden, aber doch. Das ist an mir vorbeigegangen. Moment. Ja. Da stimmt man dann für eine Sache, obwohl man dagegen ist, und dann dokumentiert man, warum man es doch so getan hat. Genau. Das ist Politik 3.0 wahrscheinlich oder noch 1.0. Ich weiß es jetzt nicht genau. Auf jeden Fall kann ich es nicht nachvollziehen. Also ich habe ja schon viel mitbekommen von außen, seitdem wir jetzt eine Piratenfraktion haben. Deswegen ist es ja grundsätzlich schon mal was ganz anderes als früher. Aber das wusste ich auch noch nicht. Also ich dachte, dann wird sie nichts verschwiegen, ja. Aber wenn es auch noch, dann Transparenz, sie machen öffentlich, dass sie. Ja, die haben ja ein Problem damit. Es war ja damals eine namentliche Abstimmung, die wir beantragt haben. Zu diesem Punkt. Du musst das immer noch so ein bisschen erwähnen, weil also das weiß nicht jeder, der es hört. Namentliche Abstimmung ist ja sonst nicht üblich. Ne? Normal wird halt nicht namentlich abgestimmt und eigentlich so nach Fraktionen. Dann steht ja nachher im Protokoll, also SPD findet das gut und die Grünen finden es auch gut und CDU, FDP, Piraten fanden irgendwas schlecht. Bei dem Punkt haben wir es damals beantragt, dass das namentlich gemacht wird und insofern haben wir natürlich so einzelne Kollegen aus der SPD-Fraktion dazu gezwungen, sich eigentlich zu äußern, weil die haben halt eben ein Problem, die sind natürlich auch in ihren Wahlkreisen aktiv, haben im Regelfall ihr Mandat eben über die Wahlkreise geholt und müssen sich möglicherweise nachher erklären, warum sie irgendwas so getan haben. Und insofern haben die sich halt dann dazu entschieden zu sagen, hey, okay, wir gehen die Fraktionsmeinung mit oder Parteimeinung mit oder Meinung von Barbara Steffens mit und wollen jetzt da die Regierungskoalition quasi nicht gefährden, dadurch, dass wir vielleicht anders abstimmen. Fun Fact an der Stelle, mit den drei Enthaltungen von den Piraten, die es dann ja am Ende gab, wäre das Gesetz auch angenommen worden, wenn die 18 SPD-Kollegen sich auch enthalten hätten. Also die Mehrheit hätte dann gereicht, um das Gesetz sogar durchzubringen. Das heißt, eigentlich ist da bewiesen worden, dass es funktionieren würde, wenn eigentlich auch in den Fraktionen so entschieden würde, wie die Einzelnen das meinen. Du verstehst, was ich sagen will. Ja, ich verstehe, was du sagen möchtest. Ist natürlich auch eine Kernfrage, die wir uns vorher gestellt haben. Wie gehen wir mit dem Fraktionszwang um? Wann ist es Fraktionszwang? Was ist eine Gewissensentscheidung? Also das ist halt die Frage, wenn es um eine Beschneidungsdebatte geht, ist gleich danach zu vollziehen, ob es eine Gewissensentscheidung ist oder nicht. Beim Nichtraucherschutz wird es für mich zumindest schwieriger, sagen, ist es eine Gewissensentscheidung oder nicht. Aber das muss ja dann tatsächlich jeder für sich am Ende auch wissen. Und also ich nehme halt eben, natürlich nehme ich Parteibeschlüsse halt eben ernst, ja. Die stehen für mich erstmal an erster Stelle, und wenn ich nicht ganz klar darlegen kann, dass der Parteitagsbeschluss irgendwie halt wirklich falsch ist oder eben so eine Gewissensnummer da irgendwie ist, dann bin ich schon der Meinung, sollte ich schon in Richtung dieses Parteitagsbeschlusses irgendwo gehen. Auch wenn du persönlich das vielleicht anders sehen würdest. Auch wenn ich das persönlich dann vielleicht in Teilen anders sehen kann. Was ihr jetzt ja nicht sehen könnt, ist, ja, ist dieser Rauchdampfomat, der hier neben dem Bildschirm steht. Ja, du bist ja Konsument dieser Droge, ne? Nee, ich habe den ja nur zu Veranschaulichungszwecken mitgebracht. Ja. Damit wir eben über das Nichtraucherschutzgesetz und halt zum Beispiel auch über das Dampfen reden können. Das genau. Überleitung? Hast du es gemerkt? Ja, total cool. Rauchen und Dampfen. Ja. Abschließend, der Stand. Wie siehst du das heute? Nachdem wir als Piraten dann ja nicht ganz so erfolgreich waren. Aber gut, was heißt nicht erfolgreich? War auch nicht zu erwarten bei 20 Abgeordneten, ne? Nee, also... Ich will den kleinen Kritikpunkt heraus. Ich habe mit der Gesundheitsministerin letztens noch so an der Kaffeebar morgens, so von der Fraktionssitzung, passiert das schon mal, dass man mit anderen Fraktionen in Kontakt kommt. Mhm. Oder vielleicht sogar mit Mitgliedern der Landesregierung. Das passiert das schon mal, ja. Das passiert schon mal. Aber ihr redet dann auch. Der Kai und ich, wir haben ja so eine Anfrage gestellt, ne, ob die Landesregierung den Unterschied zwischen Rauchen und Dampfen kennt. Ja, auch nach dem Gespräch an der Kaffeebar muss ich sagen, nein. Die Gesundheitsministerin möchte da eigentlich gerne irgendwie ein Arzneimittel rausmachen, also zumindest soll das so nach Arzneimittelverordnungsgesetz, gibt es glaube ich, eigentlich so entsprechend zugelassen werden. Was ich nachvollziehen kann, ist der Gedanke, der dahinter steckt. Sie sagt einfach, naja, du weißt halt nicht so recht, was in den Liquids drin ist. Mhm. Ja, es gibt halt eben wahnsinnig viele Händler und auch wahnsinnig viele Hersteller mittlerweile, dass es da vielleicht irgendeine Reglementierung gab oder geben soll, das kann ich ja durchaus nachvollziehen. Mhm. Aber da reden wir in dem Moment eigentlich über den Raucher bzw. über den Dampferschutz und nicht über den Nicht-Dampferschutz, weil bisher gibt es halt eben keine Untersuchung, die, wenn ich jetzt mit dieser E-Zigarette hier rumdampfe, dass ich dich damit irgendwie außergewöhnlich belaste. Es gibt ja auch Gutachten dazu. Es gibt auch Gutachten dazu, die zum Beispiel von der Landesregierung selber auch angefordert oder beauftragt wurden. Mhm. Die Landesregierung sagt, die haben das Gutachten gelesen, zur Kenntnis genommen und sind zu einer anderen Auffassung gekommen. Das sind also Parallelen zum letzten Landesvorstand. Ups. Soll ich das auch rausschneiden? Nein, brauchst du nicht. Ich verrate dir eine Kleinigkeit. Einfach zensieren nachher. Ja, okay. Ja. Also, ich finde es schon krass. Also, wenn ich ein Gutachten beauftrage, dann muss ich halt eben damit leben, dass da vielleicht Dinge drinstehen, die ich irgendwie blöd finde. Mhm. Und wenn ich eine andere Auffassung habe, dann sollte ich vielleicht nachher als Landesregierung sagen können, warum ich zu einer anderen Auffassung gekommen bin. Einfach zu sagen, wir haben jetzt das Gutachten und wir kommen zu einer anderen Auffassung, finde ich irgendwie ein bisschen wenig. Hm. Ja gut, das mit den Arzneimitteln, also für mich ja mit der Apotheke auch nicht ganz, ganz wirklich nachvollziehbar. Aber gut, das ist das Problem, dass wir nicht die absolute Mehrheit haben im Landtag. Nicht ganz, ja, das ist das Problem. Aber in jetzt noch weiteren 4 Jahren könnten wir ja dann daran arbeiten. Wir machen uns jetzt schon Gedanken, wer halt Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin werden soll. Mhm. Kannst du denn, würdest du dich zur Verfügung stellen? Ministerpräsident? Ja. Nee, ich will eigentlich Bundespräsident werden. Ich habe jetzt schon wieder so einen Fall. Unser Podcast wird gerade gestört. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Als wir gerade von den Parteikollegen gestört wurden. Ja. Ja, dass du nochmal eben für die Kamera rauchen wolltest. Nee, sowas mache ich nicht. Nein, okay. Ich weiß nicht, wie man das Ding bedient. Du musst den Knopf drücken. Sieht gut aus. Ja. So? Nee, das also ist gut, okay. Orange. Egal. Ich weiß nicht, wo wir gerade stehen geblieben waren. Das war eine deine Störung gerade. Ja, gut, Gutachten, glaube ich, ne? Oder? Richtig, man muss damit leben, wenn man Gutachten macht, dass man tatsächlich auch. Wir haben es halt versucht, ne? Wir haben einen Änderungsantrag dazu gestellt, der die E-Zigarette rausnimmt. Fun Fact nochmal an der Stelle: Die E-Zigarette steht eigentlich gar nicht im Nichtraucherschutzgesetz drin. Die steht in der Begründung irgendwann drin. Also das Wort E-Zigarette oder elektronische Zigarette kommt einmal in dem Begründungstext vor. Dass quasi empfohlen wird, das damit genauso zu handhaben. Für mich als Nichtraucher, also darf ich denn das Ding benutzen in einem Restaurant? Die Landesregierung sagt nein. Und in der Praxis? Also in der Praxis, ich kann dir mal sagen, wie ich sowas handhabe, ich mache es nicht. Ich mache es nicht im Restaurant. Mhm. Ich mache das so wie vorhin eben hier und frage dann halt nach, ob ich sowas hier benutzen darf oder nicht benutzen darf. Und wenn jemand sagt, er möchte das eben nicht, dann ist das auch für mich absolut in Ordnung und dann benutze ich das halt eben auch nicht. Mhm. Ja, ansonsten, du merkst ja selber, so eine Belastung jetzt geruchstechnisch hast du nicht. Also wenn ich das Zeug jetzt direkt ins Gesicht dampfe, dann merkst du möglicherweise noch oder kannst du möglicherweise identifizieren, welche Geschmacksrichtung also ich habe gerade was gerochen, aber ja, das war wenn du jetzt oder wenn jetzt jemand reinkommt, wo ich jetzt vor einer Minute das Ding hier benutzt habe, merkst du es halt überhaupt gar nicht. Jeder, der das anders sieht, der möge einfach mal in so einen E-Zigaretten-Shop reingehen und mal gucken, wie es da riecht. Und dann wirst du vielleicht mal so ein paar Düfte irgendwo mitkriegen, aber die Läden sind sauber, das ist halt eben nicht irgendwie so eine Raucherecke oder sonstiges. Naja. Ich würde jetzt aus dir gerne noch so, bevor wir noch über das Thema, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, kommen, überwechseln, würde ich gerne noch so ein paar politische Highlights so aus dir rauskitzeln. Aus deinem Bereich oder einem Bereich, wo du beteiligt gewesen bist, wo du gesagt hast, so, hey, da haben wir gewirkt. Jetzt meinst du, es steht im Flyer sicherlich so einiges drin, aber jetzt möchte ich wissen, was dich beeindruckt. Aber du kannst auch jetzt nachlesen. Ich guck jetzt mal durch. Ja. Also wie gesagt, für unseren oder für meinen eigenen Fachbereich hatte ich das gerade mit dem eigenen U3-Fondsantrag ja schon erwähnt, wo es einfach ein Erfolg ist, dass nachher ein Teilbereich davon übernommen wird. Mhm. Die anderen wollen das zwar ja nicht unbedingt so sehen, ne? Die lehnen also den Antrag ab, beziehungsweise wirken darauf hin, dass du ihn zurückziehst oder als erledigt kennzeichnest, aber es wird im Protokoll deutlich zu sehen sein, wer da irgendwas beantragt hat. Und das heißt, das wir Piraten können nicht nur behaupten, dass es so eh schon unsere Idee war, sondern wir können schon sagen, hey, das können wir belegen, dass die Piraten sehr früh mit der Forderung da waren. Das ist so. Das wird wortwörtlich da drin stehen, dass ich das auch beantragt habe und wir das abgestimmt haben. Ne? Dass diese Taskforce letzten Endes diesen Aufgabenbereich mit übernimmt. Da darf man natürlich auch ein Stück stolz drauf sein. Also. Ja, weil es einfach tatsächlich ein Teilerfolg ist. Welche Erfolge gibt's sonst noch? Also ich habe ja vorhin gesagt, Piraten wirken diesen Flyer. Ich maße mir wirklich nicht an, da jetzt irgendwie auch nur annähernd eine vollständige Übersicht geben zu können. Ich kann höchstens vielleicht mal schildern, was für mich interessant wollen wir jetzt war. Ja auch gar nicht. Es geht einfach darum. Ich rede über Bienen. Ja. Unser Antrag seinerzeit zu Monokulturen, die der Lukas mit vielen Imkern zusammen. Der Lukas ist ja privat auch Imker, Hobby-Imker. Der das mit vielen zusammen erarbeitet hat, der ist seinerzeit angenommen worden. Das war quasi der erste Piratenantrag, der so unverändert dann auch durchs Plenum gegangen ist. Ja, ich habe mit abgestimmt. Ja? An der Erstellung war ich nicht beteiligt, nein. Ja. Aber vielleicht kannst du trotzdem erklären, worum es denn dabei ging. Ich habe auch ein Piratenhonigglas mal von ihm bekommen. Du hast ein Piratenhonigglas von ihm bekommen? Nee, es war nur deshalb ein Piratenhonigglas, weil er Pirat ist, aber stand nicht drauf. Es ist auch gar kein Piratenhonig. Ich verrate dir ein Geheimnis. Er hat es bei Aldi gekauft. Nein, oh, jetzt habe ich einen Mann. Das ist Bienenhonig. Ach so. Ja. Ich wusste, du bist ja auch da um Missverständnisse aus. Ich wusste, dass, also allein dafür, glaube ich, hat sich das heute hier schon gelohnt. Ja. Wir können nämlich jetzt einfach mal klären, dass der Lukas gar keinen Piratenhonig vertreibt, sondern Bienenhonig. Antrag gegen landwirtschaftliche Monokultur durchs Plenum gebracht. Das ist das, wovon ich gerade gesprochen habe. Wir haben... Was ist landwirtschaftliche Monokultur? Da geht es um Bienen. Mhm. Um Lukas Lamlas Bienen. Nein, nicht nur Lukas alleine, also mir ist das Ding eben insofern in Erinnerung gebracht oder in Erinnerung geblieben, weil es der erste Antrag ist, der von uns halt so unverändert durchs Plenum dann tatsächlich gegangen ist und tatsächlich angenommen wurde. Da geht es um Lebensbedingungen, oder ich lese mal vor hier oder zitiere mal teilweise daraus. Ne? Wir haben uns erfolgreich für bessere Lebensbedingungen von Bienen in Nordrhein-Westfalen und zugleich gegen landwirtschaftliche Monokultur eingesetzt. Wer sich dafür noch weiter interessiert, findet ganz viele Inhalte dazu auch noch auf der Homepage von der PIRA. Da muss ich jetzt auch fragen. Ja. Ich könnte jetzt ja als nicht so ganz tiefen interessierter Naturmensch sagen, jetzt haben wir da Piraten im Landtag sitzen und was für Scheiß kümmern die sich um Bienen. Ja. Aber das hat ja doch ein bisschen mehr Bedeutung als nur ein paar schwarz-gelb gestreifte Tierchen. Ja, interessant ist ja dabei, also auch das ist ja nicht gerade Kernthema der Piraten schlechthin. Mhm. Ne? Also es gibt ja wenige Bienenflyer bisher, mit denen wir an den Infoständen irgendwo stehen. Wenige. Wenige. Mhm. Es gibt bestimmt welche, ja? Ja. Aber das, ich weiß es. Ja, dann sprechen wir doch nochmal über so ein paar Sachen, ja, die ihr tatsächlich gemacht habt. Ich habe ja gehört, dass ihr tatsächlich arbeitet. Machen die immer noch, ja. Ihr macht die immer noch, ja. Ja, wir reden jetzt aber die Vergangenheit. Okay, dann gemacht habt. Und da habe ich Sachen im Hinterkopf mit diesem Haushalt und der Visualisierung. Das ist jetzt schon ganz lange her. Das war, glaube ich, irgendwann so Juli, August des letzten Jahres. Ja, ein bisschen früher. Wir haben ja letzten Endes schon zwei Haushalte verabschiedet. Ne, den 2012er, den haben wir ja einen Monat, bevor das Haushaltsjahr abgelaufen ist, noch verabschiedet. Wir wollen auch keine Sinnfrage stellen jetzt. Ne? Genau, das haben wir da schon ganz oft, konnte uns keiner beantworten. Also stellen wir uns die selber auch nicht. Was wir aber gemacht haben mit beiden Haushalten, also sowohl 2012 als auch 2013, ist, wir haben die Haushalte visualisiert. Also es gibt, du kannst unter haushalt.piratenfraktion-nrw.de haushalt.piratenfraktion-nrw.de. Danke fürs langsame Wiederholen. Ja, bitteschön. Ja. Da kannst du draufklicken und da wird der Haushalt des Landes Nordrhein-Westfalen dargestellt. Und zwar eben nicht, indem da, also der Haushalt ist sonst, kann man das so sehen, so viel ungefähr. Mhm. Das sieht man gut, ja. So, guck mal, super, ne? Ja. Das sind so viele Bücher, die du immer kriegst. Ja? Ja. Blaue Bücher sind das. Und dann gibt es nochmal die gleiche Menge an Erläuterungsbänden. Jetzt könnte man sagen, man macht jetzt so Open Data, Open Government, wenn man die einfach als PDF-Datei auf irgendeine Webseite versteckt. Mhm. Das ist so der Transparenzgedanke, den die eine oder andere Fraktion hegt. Das ist aber nicht unser, weil damit kannst du nichts anfangen. Also Transparenz bedeutet ja eben nicht verfügbar zu machen, sondern auch auf einem vernünftigen Wege letzten Endes auch abrufbar zu machen und ich sag mal nicht nur irgendwo hinzulegen, sondern ich muss dir das Ding auch so ein bisschen appetitlich aufbereiten, damit jemand, der vielleicht in dem Haushalt nicht ganz so tief drinsteckt, mit relativ geringem Zeitaufwand versteht. Genau. Das Ding, diese Haushaltsvisualisierung, kannst du, da kannst du halt dann draufklicken, da guckst du unter Ausgaben, dann kannst du ein entsprechendes Ministerium anklicken. Das Ganze ist immer schön grafisch dargelegt, sodass relativ einfach aufzunehmen ist, die verschiedenen Proportionen, wo geht da irgendwo Geld hin. Mhm. Da ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, ich sag mal, intensiv an dieser Darstellung gearbeitet worden, sondern auch relativ einfach dann tatsächlich dargestellt. Mhm. Ja, also ich klicke als interessierter Bürger, klicke ich einfach da drauf, ja, und kann eben angucken, was weiß ich, Geschäftsbereich so und so viel der Landesregierung, da steht so und so viel Millionen Euro, die zur Verfügung haben, kann draufklicken, kann weiter runterklicken, was die oder wie sich die einzelnen Ausgaben, Einnahmen und so weiter dann noch tatsächlich aufschlüsseln. Das ist halt deutlich einfacher, als jetzt irgendwelche blauen Bücher zu wälzen. Und auch für mich selber, sogar auch als Abgeordneter, ich gucke da jetzt auch noch ganz häufig rein. Also ich habe nicht immer alle Zahlen im Kopf, die da irgendwo rumgeistern. Ne? Und wenn ich mal irgendwas dann raussuche, dann klicke ich mich einfach auch da nochmal durch. Und das Schöne ist halt eben, wenn du die Proportionen siehst. Ja, wenn du also einen bestimmten Haushaltsbereich hast und du suchst aber gerade nur irgendeinen Unterbereich, der dann, was weiß ich, mit 1,5 Millionen Euro angegeben ist und der gesamte Bereich liegt bei, was weiß ich, 100 Millionen Euro, dann ist das cool, dann das halt direkt so im Verhältnis auch optisch dann ganz einfach siehst. Also ich gestehe ja, dass wir uns heute treffen, um natürlich pro Piraten zu reden. Ne? Ja. Piraten sind ja toll. Ja. Wenn man sich das aber anhört, dann ist das nur alles Fakten, die belegbar sind, dass tatsächlich ein Wirkungsgrad nachweisbar ist. Denn diese Dinge gäbe es nicht, wenn die Piraten nicht im Landtag säßen. Das ist so. Und wir arbeiten daran, dass natürlich auch jeder Bürger so ein bisschen erfährt, warum es durchaus sinnvoll ist. Denn jetzt können wir ja schon ein bisschen über Vergangenheit reden. Das Schöne dabei ist halt... Naja, eigentlich hätte sowas natürlich das Land an sich sowas schon immer zur Verfügung stellen sollen. Der Bund macht das mittlerweile übrigens auch. Da gibt es auch so eine grafische Darstellung. Also, Urheberrechte von uns irgendwie? Weiß ich gar nicht. Vielleicht sind das die gleichen Piraten, die da mitgewirkt haben. Das kann ich gar nicht sagen. Nein, Quatsch. Aber ich finde das gut, dass das aufgegriffen wird und einfach auch dann tatsächlich umgesetzt wird. Weil das ist nichts, wo wir jetzt sagen müssen, da haben wir jetzt ein Urheberrecht drauf. Das muss einfach überall so sein. Das soll im Bund, Land und auch in den Kommunen sollte das einfach. Deswegen habe ich den Ball zur Verfügung sein. Bildung ist ja bei uns Piraten doch immer wieder ein sehr beliebtes Thema. Machen wir auch. Ja? Ja, Bildung machen wir auch. Bildung machen wir auch, ja. Okay. Ja, was haben wir denn da gemacht? Meinst du jetzt innerfraktionell oder? Nein. Nein, nein, die Forderung habe ich nicht gestellt. Ja. Ich wollte tatsächlich dann jetzt mal ernsthaft das Thema Bildung. Ja. Was fällt dir so spontan in dem Bereich auf? Wir werden ja nicht alles abhandeln können heute, was irgendwie gelaufen ist, aber. Nee. Wir haben ja ein super umfangreiches Bildungsprogramm als Piraten. Du magst möglicherweise schon mal reingeguckt haben. Ich habe es vertont, aber ich kann es auch nicht auswendig. Du hast es vertont? Ja. Dann musst du es doch auswendig kennen. Ja, ja. Ach, ich muss ja auch also Fragen stellen, ich muss das ja gar nicht belegen. Ja, natürlich kann ich es auswendig. Genau. Also wir haben ein super umfangreiches Bildungsprogramm. Uns ist nicht gelungen, das jetzt einfach 1:1 umzusetzen. Wieso nur, ja. Das könnte wieder an den mangelnden Mehrheiten liegen im Landtag. Aber das haben Mathematiker in den USA herausgefunden. Mathematiker in den USA haben herausgefunden, dass wir einfach mit 20 Abgeordneten nicht die absolute Mehrheit im Landtag Nordrhein-Westfalen raus. Ich habe davon gehört, ja. Bilden. Was wir aber gemacht haben, ist, wir haben verschiedene Anträge eingebracht in den Haushaltsdebatten. Einer davon ist dann tatsächlich sogar durchgegangen. Das ist ein Antrag, der hat 100.000 Euro zur Verfügung gestellt, der freie Lern- und Bildungsmaterialien zur Verfügung stellen soll. Mhm. Also der eigentlich in die Bildungsrichtung gehen soll, dass nicht irgendwelche großen Schulverlage für viel, viel Geld Bildungsmaterialien, sprich Bücher und so weiter, zur Verfügung stellen, sondern dass wir da einfach mal versuchen wollen, einen anderen Weg zu gehen. Ich greife das mal so auf, so als quasi Open-Source-Variante. Die ist ja im Computerbereich. Ich habe gehört, du kennst dich so ein kleines bisschen im Computerbereich auch aus. Ich gebe das vor. Was? Ich gebe das nur vor. Du gibst das nur vor. Die meisten wissen eigentlich nicht, dass ich keine Ahnung habe. Okay, das macht ja nichts. Eben. So, und das ist eigentlich so der gleiche Gedanke, den man halt auch in dem Bereich halt eben umsetzen kann, dass man eigentlich mit wenig Geld viel erreichen kann. Da stehen jetzt 100.000 Euro. Mit denen dieser Bereich, jetzt fehlt mir das Wort, gefördert werden soll. Ja, okay. Und gefördert wird. Die Landesregierung, beziehungsweise das ist falsch, die regierungstragende Koalition haben seinerzeit gesagt, das ist eine gute Idee, die Piraten haben. Das finde ich schon mal schön, dass sie das gesehen haben. Und haben dann tatsächlich unseren Haushaltsänderungsantrag zugestimmt. Ich mag mich jetzt täuschen, aber ich glaube, es gibt keinen weiteren Antrag aus der Opposition, der angenommen wurde. Jetzt das sind auch persönliche Erinnerungen jetzt, aber jetzt erinnere ich mich mal eben an die Zeit zurück, als ihr eingezogen seid in den Landtag. Da gab es ja am Anfang oft von deinen Kollegen, von ob wir darüber gesprochen haben, weiß ich gar nicht, fast schon die Entschuldigung, hey, mit 20 Leuten können wir hier nicht alles ändern. Und das ist einfach so, dass unsere Anträge immer alle abgelehnt werden. Wir haben da gar keine Chance. Also das ist nicht der Weg, wie wir wirken können. Wir müssen Kompromisse eingehen. Aber offensichtlich stellt man ja fest, dass ja doch einiges passiert, trotz der nur 20 Piraten. Also zwischendurch funktioniert das dann tatsächlich. Nicht nur eben, dass Fraktionssitzungen und dergleichen gestreamt werden. Das funktioniert ja mittlerweile sogar im Landtag. Also Anhörungen werden zum Beispiel auch mittlerweile gestreamt. Das sind Rahmenbedingungen, die wir einfach mit in den Landtag so reingebracht haben. Das, was am Anfang gesagt wurde, es passiert eben nicht, dass einfach jetzt jeder dritte Antrag von uns durchgeht. Das wird einfach nicht passieren. Wir können immer nur Zeichen setzen. Wir können versuchen, auf Anträge, die eben von den Regierungskoalitionen kommen, da vielleicht noch ein bisschen mit einzuwirken, dass Teile vielleicht geändert werden. Auch das funktioniert hier und da. Es gibt eigentlich das ungeschriebene Gesetz, dass so ein Gesetzesentwurf, der in den Landtag reinkommt, nie so rausgeht, wie er reingekommen ist. Also, dass da eigentlich immer noch mal dran gearbeitet wird. Da tun wir unseren Part halt eben mit dazu durch viele clevere Fragen, gerade auch wenn Anhörungen oder sowas im Landtag sind. Und ich glaube, dass das schon wahnsinnig wichtig ist. Ja, das Stellen von den kleinen Anfragen. Vielleicht magst du denn kurz erklären, was ist denn eine kleine und was eine große Anfrage? Und wer darf die stellen? Eine kleine Anfrage darf ich als Abgeordneter einfach stellen. Also ich kann jetzt gleich sagen, wenn uns jetzt 5 schlaue Fragen zu irgendeinem Themenbereich einfallen, dann kann ich die morgen schreiben und stellen. Ich darf das nicht. Du darfst das nicht. Du musst MDL sein. Man muss MDL dafür sein. Die Landesregierung muss die innerhalb von 4 Wochen beantworten. Und tut es meistens auch. Und wenn nicht, muss Frau Kraft ins Gefängnis. Naja, wenn nicht, dann muss Frau Kraft nicht ins Gefängnis. Sonst überraschenderweise würde die tatsächlich wahrscheinlich nur da sitzen. Also es gibt immer Fälle, dass die Landesregierung auch mal nicht antwortet oder vielleicht auch viel zu spät antwortet. Es gibt in der Geschäftsordnung ist ein Verfahren abgebildet, wie damit umzugehen ist. Im schlimmsten Fall, was passiert, ist, dass die Präsidentin das mit auf die Tagesordnung fürs Plenum setzt. Und dann muss der Minister, die Ministerin halt in der Plenardebatte halt die Fragen beantworten. Aber theoretisch kann der Minister, die Ministerin natürlich auch sagen, ich weiß die Antworten darauf nicht. Oder ich kann die aus irgendwelchen Gründen nicht geben. Also da gibt es immer noch so ein Ausweichpotenzial, ne? Dass sie sagen können, wenn mir jetzt irgendwas so ganz unangenehm ist, dann muss ich das auch nicht beantworten. Meistens tun sie es aber. Aber vielfach sind natürlich die Antworten auch so ein bisschen, ja, schwammig, wenn sie sich so ein bisschen rausreden können. Was könnt ihr da machen? Ihr könnt da nochmal eine Anfrage stellen. Wir können natürlich nochmal nachhaken, ne? Also ich nehme jetzt nochmal ein Nichtraucherschutzgesetz. Wie gesagt, eine Anfrage, ob die Landesregierung Dampfen und Rauchen irgendwie den Unterschied kennt. Die Antworten waren jetzt nicht so richtig zufriedenstellend für uns. Und haben sie geschrieben, ja, Punkt, oder? Ja. ja, ich sag mal speziell hier halt eben dann auch mit dem Gutachten und dergleichen, oder dass eben dieser Fakt nur in der Begründung des Gesetzes und so weiter erwähnt ist, das ist ja nicht zufriedenstellend. Da einfach zu sagen, der Landesregierung, hey, das ist schon okay so, wir machen das, das ist jetzt Gesetz. Nee, da muss man dann natürlich nochmal nachhaken und eben genau nachhaken, hey, das kann so gar nicht sein. Und deswegen fragen wir natürlich jetzt nochmal nach, die sollen uns eben wirklich auch nachweisen, wo sind denn da die zum Beispiel die Schadstoffe, ne? Wo können die das denn, gibt es irgendwie verlässliche Untersuchungen oder sowas, ja, dann gebt uns das doch, dann nehmen wir das doch gerne auf und vielleicht gibt es sowas ja wirklich mal und wir können dann sagen, die Landesregierung hatte recht. Wir würden sowas ja tatsächlich auch tun und würden dann sagen, da hatten wir irgendwie eine falsche Meinung. Aber ich fürchte, die haben halt nichts. Ist aber schon ein komisches Verhalten, was du da an den Tag legst oder ihr als Fraktion. Ja, ich entschuldige mich auch täglich dafür. Also so die mit um die Sache diskutieren. Okay, das wird jetzt sarkastisch, aber. Ja, nee. Ja. Ja. Dann lass uns nochmal über so ein altes Transparenzthema von der Piratenpartei sprechen. So. Über welches reden denn? Wir über Kohle. Geld, ja. Aber ich habe dir dein Geld jetzt, du hast mir mein Geld schon gegeben jetzt für das Interview hier, oder? Ja, ich habe dich bestochen. Ja. Also, aber nicht mit Bargeld, das wäre zu plump. So ein Interview gibt, also 1000 Euro, das ist ja üblich, ja, dass man das auch bekannt gibt nachher. Man kann das auch mit brasilianischem Schnaps bezahlen. Das ist korrekt. Das ist auch eine also Möglichkeit, ja. Man wird hier nicht für bezahlt. Ich möchte das einfach nur nochmal kurz sagen. Ich mache das einfach so. Also, du hast eigentlich recht, wenn man mal so drüber nachdenkt, warum bezahlst du uns eigentlich? Ja, meine Kollegen so, ne, Lanz und derartige Leute, ja. Genau. Die bezahlen ja Leute, die dann zu Besuch kommen. Ja. Ne? Ich tue das nicht. Also ich habe gesehen in der Bild, gab es die Tage so eine Übersicht, auf der Titelseite war das, wer so wie viel Kohle kriegt. Da gibt es ja hier Gina Lisa, ich weiß nicht, ob die jemals irgendwas getan hat, was berechtigt, dass Gina Lisa? Irgend so eine Frau. Wenn ich jetzt mehr sage, komme ich möglicherweise in den Bereich sexistische Kackscheiße. Das wollen wir nicht, ja. Nee. Ich glaube, die kriegt irgendwie 4000 Euro, wenn die irgendwo auftritt. Also sich irgendwo hinsetzt und freundlich lächelt. Ich finde, ich lächle auch freundlich. Das ist die Stelle, wo ich gerne sage, hättest du was Vernünftiges gelernt, könntest du auch. Aber das passt hier nicht. Nee, das passt jetzt nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Aber wir kommen vom Thema ab, ne? War aber witzig jetzt gerade, ja. Ja, wir wollen über Geld reden. Genau, Neiddebatte. Neiddebatte. Denn das ist ja schon so, dass du 45.000 Euro im Monat. Fast. Das ist nur, also 45.000 Euro ist immer dann, wenn ich bei den Stadtwerken Bochum eingeladen bin und über meinen Namen Per Steinbrück. Ach, ich wollte gerade sagen, das warst du gar nicht, ne? Nein, dann kriege ich immer noch ein bisschen was extra. Nee, das war aber das Geld so plus... Nein, das ist korrekt. Nein, lass uns das nicht ins Lächerliche ziehen, weil das ist gar nicht lächerlich. Wir verdienen viel Geld als Landtagsabgeordnete, das ist so. Ich glaube, dass das richtig ist, dass ein Landtagsabgeordneter gut bezahlt wird. Also wir haben ja schon mal so ein Gespräch geführt, Ich stelle die Frage trotzdem nochmal. Ja, warum denn? Du könntest doch hingehen. Und ich mache kein Geheimnis draus, dass ich da deiner Meinung bin, sonst wäre es jetzt merkwürdig, wenn man das Gespräch zum zweiten Mal führt. Wir hatten das vor einem knappen Jahr schon mal. Aber wenn du ein Einkommen hast von 13.000 Euro, dann kannst du doch einfach mal 6.000, 7.000 Euro abgeben für die Partei. Dann hast du ja immer noch genug. Warum geht das so nicht? Das ist korrekt, weil dann müsste ich halt selber gucken und mich wahrscheinlich samstags auf die Straße setzen, nicht beim Infostand, sondern mit so einem Hut und müsste noch ein bisschen Geld bitten, weil ich meine Familie wahrscheinlich gar nicht ernähren könnte. Denn der Rest würde ja an Steuern... Jetzt ist das ja auch so, dass du sogar vorher Geld verdient hast. Ja, ich habe vorher schon, also ich oute mich hier an der Stelle. Ich habe vorher mich für ein Versicherungsunternehmen verkauft. Das, was wir rausschneiden. DBK schneiden wir ja raus. Mhm. Ich habe da meine Arbeitsleistung zur Verfügung gestellt und die haben mich dafür bezahlt. So, und da mit dem Einkommen warst du ja auch eigentlich ganz zufrieden. Ich habe kein schlechtes Einkommen da gehabt. Und das ist, müssen wir jetzt nicht unbedingt wiederholen, aber nichtsdestotrotz hast du das auch öffentlich gemacht? Ich habe hab öffentlich gemacht, also auf meiner Homepage kann man das nachvollziehen. Das wird jetzt irgendwann, wenn der ganze Steuerkram durch ist, wird das irgendwann nochmal aktualisiert mit den mit aktuelleren Zahlen. Die Seite, die auf meiner Homepage sind, auf meinem Blog sind, sind seinerzeitige Schätzungen. Mittlerweile gibt es auch ein Wahlkreisbüro und so weiter. Ich weiß gar nicht, als wir uns darüber unterhalten haben, ob das schon existierte seinerzeit. Ist auch egal. Weiß ich nicht, warum ist das? Da steht es halt eben drauf. Das ändert nichts daran. Ein Landtagsabgeordneter verdient gutes Geld. Und verdient aber immer noch 13.000 Euro, die im Raum stehen. Da sind bei dir, glaube ich, 2.500 Euro Funktionszulage für das Vizepräsidententum noch mit drin. Genau. Das ist das mit diesem Versammlungsleiten in dem Plenum und dem 13.37 sagen. Ich muss ja jetzt nicht, dass nachher irgendjemand denkt, das wäre tatsächlich so. Deswegen, ich würde wieder darauf hinaus. Da stehen diese 13.000 Euro, die habe ich jetzt mal gerade genannt. Davon bleibt ja nicht 13. Wir müssen jetzt auch nicht Feller und Pfennig machen, aber das ist natürlich ein bisschen Augenwischerei, denn das ist ja nicht das Geld, was überbleibt, denn auch ein MDL muss Steuern bezahlen, habe ich auch gehört. Ein MDL muss Steuern bezahlen. Ja. Wir zahlen in unser eigenes Versorgungswerk, also in unsere eigene Rentenversicherung zwangsweise. Da kann ich auch nicht sagen, ich will das nicht. Da gehen allein schon ungefähr 2.500 Euro rein. Die natürlich irgendwann dir auch mal zugutekommen. So ist Pi mal Daumen gerechnet, wovon ich selbstverständlich eine gute Rente oder eine Rente aufbessert. Das ist so. Ja? Also ist jetzt nicht so, dass das Geld irgendwie aus dem Fenster rausgeschmissen wird. Aber erstmal hast du es nicht zur Verfügung. Erstmal habe ich es nicht zur Verfügung. Also es geht halt von dem Geld tatsächlich weg. Ja? Du musst natürlich ganz normal dich auch krankenversichern. Ja? Wie jeder andere auch. Das heißt, du krankenversicherst dich und deine Familie. Ja. Das ist ja üblicherweise so, dass der besser verdient, ich unterstelle jetzt mal, dass du der besser verdienende bist zu Hause. Das ist so. Dass alle, die privat versichert sind. Schade eigentlich. Wissen natürlich auch, was für privatversicherungstechnische Folgen das ist, wenn man natürlich Frau und Kinder mitversichern muss. Ich muss dich enttäuschen, ich bin gar nicht privat versichert. Wo ich vorher bei einer privaten Krankenversicherung gearbeitet habe. Ja. Das ist eine sehr schlaue Entscheidung gewesen, ja. Ja, das geht mir wieder bei der persönlichen Meinung, ja. Das glaube ich nicht. Also da habe ich eine eigene politische Meinung, die sich vielleicht auch gar nicht immer so ganz 100% mit der Parteimeinung deckt. Das ist übrigens ein spannendes Thema, wird Freitag im Plenum behandelt werden. Es gibt einen Antrag der FDP, das duale System der Krankenversicherung zu erhalten. Der Olaf wird dazu reden. Also ich sag jetzt nicht, was ich denke, weil ich will sie wieder ausschneiden. Ich in der gesetzlichen Krankenversicherung bin ich versichert. Aber das ändert ja nichts daran, dass man da auch Geld bezahlen muss. Ja, aber das ist dann weniger. Das ist dann weniger als in der Tat, als wenn ich meine Familie... Dann kommen wir zu deinem protzigen Dienstwagen. Ja. Du hast einen A8, ne? Ja. Ja. Und du hast auch einen Fahrer. Ja. Und Piraten haben das doch nicht nötig. Du könntest ja einfach hingehen und sagen... ja, den Fahrer brauche ich nicht, den Wagen brauche ich nicht, könntest im Sinne des Bürgers für das Land könntest du Geld sparen und auf dein dickes Gehalt setzt, mache ich das jetzt plakativ, ja, ne? Mhm. Ja, okay. Auf dein dickes Gehalt, nicht plakativ genug. Auf das dicke Gehalt setzt du noch den fetten Firmenwagen oben drauf, bist total abgehoben im Vergleich zum normalen Basispiraten. Dann lassen wir jetzt aber auch wieder zur Ernsthaftigkeit dabei zurückkehren, dann haben wir zwei Faktoren dann. Der Dienstwagen ist ja auch ein Thema gewesen vor einem Jahr. Der Dienstwagen ist ja eben schlussendlich erstmal nicht geschenkt und das ist das eine und das hat ja auch noch einen Grund, dass du dich dafür entschieden hast, im Gegensatz zu den Berliner Kollegen, die Fahrräder gefordert haben. Genau. In Berlin zum Beispiel macht die Fahrradforderung ja auch durchaus so noch Sinn. Hier in Nordrhein-Westfalen wird es ein bisschen eng. Ne? Also jetzt, weiß ich nicht, irgendwie nach Minden-Lübbecke zu radeln, ist mir persönlich dann doch ein Stück zu weit und dauert, glaube ich, auch einfach zu lang. Aber nein. Aber wieso, Politik wird doch eh nur in Berlin gemacht. Das ist korrekt. Ja. Ich wollte es noch erwähnt haben, falls du das vergisst. Gut, gut, dass du das einfach mal gesagt hast. Mhm. Wir als Feierabend- und Spaßparlament hier in Nordrhein-Westfalen, wenn der ein oder andere Politikwissenschaftler das jetzt hört, wird er dieses Statement nur rausschneiden und sagen, guck mal, der Düngel hat damals gesagt, das ist ein Feierabendparlament. Egal. Ich setze das rausschneiden auf die Rechnung, ja. Also... Ich nutze den Dienstwagen. Ich bin mittlerweile außerordentlich froh, dass ich den Dienstwagen nutzen kann, weil der mir sehr viel Zeit erspart. Ich muss mich eben, oder ich kann mich eben in den Dienstwagen reinsetzen. Ich werde gefahren zu Terminen und kann die Zeit einfach praktisch nutzen im Auto. Also für mich ist tatsächlich mittlerweile so, dass ich viel Vorbereitung im Auto dann tatsächlich mache und mich damit halt eben nicht in meiner sonstigen Zeit eben damit beschäftigen muss, hört sich jetzt ein bisschen negativ an, aber dass ich da eine gewisse Zeitersparnis habe. Wenn also die Sinnfrage ist ja nicht die Kritik, die an dich herangetragen wurde. Sinnvoll ist das ja, im Auto zu arbeiten. Und die Kritik ist ja gewesen natürlich, dass es dir geht es ja besonders gut, dann wären wir eben bei der Neid. Ja, mir geht's tatsächlich gut. Also wenn ich würde ja jedem so einen Dienstwagen gönnen, beziehungsweise auch den Fahrer, aber den gibt es halt eben nicht. Das ist ja auch, es ist ja eine spannende Diskussion. Also wir können uns da gerne nochmal unterhalten. Das werden wir sicherlich in der Legislaturperiode noch machen. Mhm. Ich bin mir unsicher, ob wirklich jedes Präsidiumsmitglied einen eigenen Fahrer braucht und einen eigenen Dienstwagen. Ob es nicht auch ausreichen würde, da einen Fahrerpool oder dergleichen zu machen. Darüber kann man reden. Da werden wir sicherlich auch in der nächsten Zeit nochmal drüber reden. Der Stand, der einfach jetzt da ist, also es gab einen Wagen und es gab einen Fahrer. Von daher habe ich dann seinerzeit sofort gesagt oder relativ zügig dann gesagt, ich nutze den dann tatsächlich auch. Und darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, auf die Hintergründe, warum dann gesagt ist, hey, das ist durchaus sinnvoll. Ich hätte sagen können, ich nutze den nicht, dann wird halt jetzt der Wagen in der Tiefgarage des Landtags stehen und der Fahrer würde an einer anderen Stelle vermutlich im Landtag arbeiten und würde wahrscheinlich dann weniger Geld verdienen, ohne da ins Detail ein. Und du kannst den Dienstwagen jetzt nicht teilen können mit der restlichen Fraktion? Nee, das geht nicht. Das wäre in der Tat eine interessante Frage gewesen. Die Frage habe ich gestellt damals beim Direktor des Landtags. Dass es nicht möglich war, dass tatsächlich eine personalisierte Geschichte ist. Ja, also du sagst jetzt heute, du verdienst also unterm Strich natürlich mehr als vorher. Ja. Warum muss ein Abgeordneter mehr verdienen? Also ein Abgeordneter sollte, glaube ich, unbestechlich sein. Da war was, ne? Das finde ich irgendwie ganz wichtig. Ich glaube, dass der Bundestag das ähnlich sieht. Das hindert die aber nicht, zum Beispiel sowas mit Abgeordnetenbestechung, ich glaube, jetzt mittlerweile zum 8. Mal zu schieben und zu vertagen. Aber das ist wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Es gibt ja bestimmt ganz viele andere wichtige Themen im Bund. Wir werden das dann am 22. September bestimmt aufgreifen, nochmal mit der Abgeordnetenbestechung, weil vorher wird es keine Entscheidung mehr da geben. Wobei das ja auch ganz interessant ist, da geht es ja um Haupt- und Nebenjob und da ist die Frage, was davon der Haupt- und der Nebenjob ist. Da ist ja das Abgeordnetengehalt unter Umständen das die Portokasse. Ja, ja, genau. Was natürlich bitter ist. Also ich zum Beispiel, ich arbeite nicht mehr bei meinem Versicherungsunternehmen. Ich wüsste auch ganz ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das zeitlich schaffen sollte. Mhm. Ja, also ich arbeite sicher meine 60, 70 Stunden in der Woche. Sagen, vielleicht arbeitest du so langsam und andere Abgeordnete schaffen das viel, viel, viel schneller als du. Das kann sein. Oder sie, das muss ja so sein. Wir müssen das so unklar stellen. Daniel, das ist schon geklärt. Das muss so sein. Ja, aus allfolgendem Grunde. Ja. Wäre das nicht so, würde das ja bedeuten, dass sie zu ihrer normalen Arbeitszeit, dass sie Arbeit nicht voll, das würde es bedeuten. Das kann ja nicht sein. Das kann nicht sein. Nee, das kann nicht sein. Also es kann nicht sein, dass ein Abgeordneter nicht für die Zeit, die er bezahlt wird, arbeitet. Ja, genau. Deswegen. Das kann doch nicht sein, dass... Mhm. Ja, keine Ahnung. Ich muss mich mit denen mal unterhalten und fragen, wie die das machen. Weil das wäre ja auch toll. Dann kann ich noch ein bisschen was Geld dazu verdienen zu meinem Job. Ja, also, ne, du verstehst das. Mhm. Also nee, ich weiß es tatsächlich jetzt mal wirklich ganz im Ernst. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich kann nicht, ich wüsste nicht, wie es gehen soll, dass ich jetzt noch irgendwie, weiß ich nicht, 2 Tage zur DB Cards Büro fahre und da irgendwie noch arbeite. Das ist total unvorstellbar. Ich könnte das nachts machen. Also zugegeben, ich nutze teilweise einige Stunden in der Nacht zum Schlafen. Ich ja nicht, ich denke immer nach. Ja. Ja. Das ist ein Fehler, den musst du mir wahrscheinlich einfach gut anlasten. Reden wir ein andermal drüber. Reden wir dann in 4 Jahren drüber, wenn es dann um die Besetzung des Ministerpräsidenten geht. Mhm. Gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt in einer guten Stunde viel gequatscht. Ja. War das denn jetzt erfolgreich? Haben wir so ein bisschen abbilden können, was du so im letzten Jahr in der Fraktion gemacht hast? Ich hoffe. Aber ich möchte ganz einfach jeden Einzelnen, der das hier sieht, möchte ich einfach auch mal einladen. Oder hört. Einfach einladen, mal zu uns in die Fraktion zu kommen und sich auch das mal live vor Ort irgendwie anzugucken. Ich glaube, dass das... Du meinst eine Fraktionssitzung oder... Eine Plenarsitzung kann man sich auch einfach mal angucken. Ich habe jetzt im September irgendwann eine Gruppe aus so Mülheim, Duisburg und so weiter, Oberhausen, die mich im Landtag besuchen wird. Da gibt es ein ganz tolles Rahmenprogramm, was der Landtag alles macht. Damit habe ich noch nicht mal was zu tun. Mhm. Die gucken sich dann ein bisschen so einen Plenartag einfach mal an. Nicht den ganzen, ne, so eine Stunde mal. Mhm. Und dann gibt es ja auch noch Gelegenheit, halt mit den Abgeordneten selber auch so ein bisschen zu quatschen. Das ist immer so eine Möglichkeit, also dieses offizielle Besucherprogramm. Und eine andere Möglichkeit ist, und die Türe steht immer offen, einfach mal in den Landtag zu kommen. Vielleicht einen Tag vorher mal anzurufen und zu sagen, ich würde mal gerne in den Landtag kommen. Und dann machen wir das immer. Also da findet sich immer jemand aus unserer Fraktion, der sagt, jo, komm mal rum. So, ich würde sagen, nehmt das einfach mal wahr. Jetzt komme ich nochmal zu etwas, ich weiß nicht, ob Daniel das vertragen kann, das ist jetzt so ein öffentliches Lob. Ja. Denn wir sind ja heute eben nicht im Landtag. Ich habe als Basisgurke gesagt, so hey, schon mal die Zeit einer Basisgurke, ihr seid bezahlt. Ich bin das nicht. Deswegen ist es ja für die Podcaster und alle anderen Piraten, die ehrenamtlich irgendwas machen, durchaus ein Problem. Und dazu zählt für mich eine Anreisezeit von, aus meinem Heimatort gesehen, mehr. Eine Stunde 20, ja. Von hier aus nicht, aber so eine Stunde 20, dann hin und zurück, das ist eine Menge Zeit. Ne? Und ich bin gerne im Landtag, wenn ich dann da bin, und ich freue mich dann, muss sagen, danke, dass es auch mal umgekehrt geklappt hat, dass ich den Weg nicht in Kauf nehmen musste. Und ich glaube, da ist auch so ein Geist, auch aus Sicht des Landesvorstands da, dass man das so ein bisschen aufteilt, dass nicht immer das Zentrum des Geschehens Düsseldorf sein muss. Aber du bist ja Oberhausen, von daher kann das ja auch nicht dein Interesse sein. Genau, das muss es tatsächlich nicht. Ne? Also Düsseldorf als Zentrum der Welt möchte ich gar nicht haben. Nee, also ich habe zwar gerade gesagt, ich finde es toll, wenn ihr uns in Düsseldorf besucht, aber wir sind auch gerne ja vor Ort, von daher habe ich das heute auch gerne gemacht, dass ich hier... Wollte jetzt schon zum Ende kommen, aber dann muss ich noch fragen. Ja, danke schön dafür. Fraktionssitzung mal außerhalb des Landtags, so, ist das schon mal ein Thema gewesen? Nee, finde ich aber eine coole Idee. Ja, was heißt, also wir haben ja Fraktionsklausuren gemacht, aber das waren ja so Klausur. Nicht öffentliche Nummern. Wir werden so Klausur. Genau, wir werden jetzt eine Fraktionssitzung, was denn das, nächste Woche ist das, werden wir in Brüssel machen, aber das ist, glaube ich, nicht ganz das, worauf du hinaus möchtest. Ich wollte auch nicht darauf hinaus, dass die Fraktionszimmer zu mir nach Hause kommen muss. Ja, also. Ja, das können wir gerne mal machen. Damit musst du dann leben, dass du 20 Abgeordnete da bei dir im Wohnzimmer sitzen hast. Oder hier. Also ich verspreche hiermit hoch und heilig, dass ich diesen Vorschlag mal mit nach Düsseldorf nehmen werde, in dieses Zentrum. Mhm. Auf den Elfenbeinturm. Mhm. In den Elfenbeinturm, wie man so schön sagt. Auf irgendeiner Mailingliste dann hat das jemand vorgeworfen. Aber ist egal. Ja. Nehme ich mit den Vorschlag und vielleicht können wir sowas tatsächlich mal realisieren. Schön wäre natürlich, wenn jemand eine Idee hat, also so eine konkrete Idee, wo man sowas gut machen kann, dann immer her damit. Ich mache mir Gedanken. Ja? Ja? Toll. Nach dann? Du weißt ja. genau, wenn ich schlafe, machst du dir nachts die Gedanken und dann reden wir am nächsten Tag darüber und machen das einfach. Daniel, ich kann das übrigens gar nicht alleine entscheiden. Ich habe das also ich muss jetzt noch 19 Abgeordnete davon überzeugen und muss sagen, Tobias Stefan hat eine tolle Idee gehabt. Vielleicht erwähne ich dich nicht dabei. Das ist bei manchen Abgeordneten hilfreich, ja. So. Ich sage, ein toller Typ hat eine Idee gehabt. Ja, das ist eine gute Idee. Ja? Ganz okay. So gut, das mit einem tollen Typ kannst du grundsätzlich sagen. Ich sage das ständig. Ja, ja, und die glauben mir halt nicht. Okay, Daniel. Vielen Dank für den Besuch. Oh, jetzt ist es toll mit dem Diktiergerät. Das ist so hauen, aber. Das ist gut. Das lassen wir auf jeden Fall drin. Das schneiden wir jetzt auch nicht raus. Ja, nee, da sind die Leute auch wach dann nochmal. Ja, okay, dann haben wir das geschafft. Daniel, vielen, vielen Dank für den Besuch. Dank. Bis demnächst. Wollen wir so offiziell die Hände schütteln? Ja, so kommen wir fürs Bild. Ah, ja. Super, das mag ich gerne. Schön. So. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.